Ina kann nicht nur schießen. Von Gerhard Herm. Regie Christoph Pragua. Schusssichere Westen, gute Idee. Darauf hätte ich selber kommen können. Sie haben gesagt, der Mann sei gefährlich, Herr Oberstaatsanwalt. Ist er auch, Herr... Kolberger. Herr Kolberger. Aber sagen Sie mal, muss das sein, dass Ihre junge Kollegin... Ich bin so gut ausgebildet wie alle anderen auch, Herr Oberstaatsanwalt. Da glaube ich Ihnen gerne, Frau... Seitz. Ina Seitz. Wenn jemand von uns in der Lage sein sollte, den Verdächtigen notfalls kampfunfähig zu schießen, dann Ina. Aha. Wir sollen ihn doch lebend erwischen, oder? Nach Möglichkeit, ja. Wie wollen Sie vorgehen? Wie abgesprochen. Wir gehen rein, Polizei, Ausweiskontrolle. Fitzek übernimmt die freistehenden Tische, ich die Nischen auf der linken, Mehmet die auf der rechten Seite. Und das reicht? Den Hinterausgang sichert Ina. Sie kennen das Lokal. Jeder kennt das Table Dance. Unser Phantombild ist möglicherweise nicht ganz up to date. Was ich Ihnen über Größe, Bewegungsart sowie mutmaßliche Bewaffnung des Verdächtigen gesagt habe, dürfte hingegen zutreffend sein. Gut. Dass Hörmann bedenkenlos zur Waffe greift, das wissen Sie ebenfalls. Keine Sorge, Herr Oberstaatsanwalt. Ihr Wort in Gottes Ohr, Frau... Seitz, Ina Seitz. Na denn, junge Dame, meine Herren, ich drücke Ihnen die Daumen. Auf geht's. Sag mal, Ina, weiß Brockmeier überhaupt, was wir hier für eine Show abziehen? Ich fürchte, nein, der passt auf Schilfers Hund auf. Dann lauf schon los, du alte Nervensäge. Ach, guten Tag, ist das Ihr Hund? Ja. Golden Retriever, was? Ja. Mhm. Ihr ist eher eine Promenadenmischung, was? Ja, das nehme ich auch an. Filou gehört einem Kollegen, der im Krankenhaus liegt. Darf ich mich setzen? Ja. Die Bank ist ja groß genug für zwei. Danke. Man sollte öfter Hunde ausführen, aber auch ist ein hübsches Plätzchen. Ja, ich sitze jeden Tag hier, immer wenn Goldi muss. Wohnen Sie in der Nähe? Gleich da drüben. In der Brennmeier-Villa? Ja, wollen Sie damit sagen, ich passe in so einen Schuppen nicht rein? Nein, um ehrlich zu sein, ich... Sind Sie vielleicht Brennmeiers Hausmeister? Herrn Brennmeier kenne ich überhaupt nicht. Dann muss ich passen. Ganz einfach. Ja, Firma Watchdog, beschützt daheim vor Spinnen, Wasserschäden und Einbrechern, solange Sie in der Ferne weilen. Watchdog, Wachhund. Firma Wachhund. Na, jetzt verstehe ich. Das muss aber ein angenehmer Job sein. Oh, ein bisschen langweilig, aber ich beklag mich nicht. Ihre Leute scheinen Arbeit zu haben, Herr Kommissar. Sie kennen mich? Nö, ich weiß bloß, wer Sie sind. Was hätten wir denn machen sollen, Herr Berg? Der Kerl kommt rein wie Graf Koks von der Gasanstalt. Josef Maritschek, Oberstaatsanwalt. Und übernimmt einfach meinen ganzen Laden. Er hat sich lediglich 6 Mann unterstellt. Blitzaktion im Table Dance. Höchste Dringlichkeitsstufe. Was will ein Oberstaatsanwalt in diesem Puff? Ina konnte mir gerade noch zuflüstern, er habe was von einem gefährlichen Gewaltverbrecher gemurmelt. Profikiller oder so. Profikiller im Table Dance? Den Laden habt ihr doch schon auf dem Kieker. Brockmeier wird die Wand hochgehen, wenn er erfährt, dass ihm da einer die Suppe spuckt. Haben Sie ihn wenigstens angerufen? Wie denn? Er vergisst doch immer sein Handy einzuschalten. Ja, dann versuch ich's nochmal. Hallo? Hallo? Brockmeier, hallo? Sie müssen auf die Taste da drücken. Was? Sonst hören Sie nichts. Wie? Die Grüne, oder? Ja. Danke. Brockmeier? Was? Langsam, Charlie, langsam. Ich... Zum Table Dance, sagst du? Ein was? Ein Oberstaatsanwalt? Ja, ist denn da jemand total übergeschnappt? Die können uns doch nicht ein... Hast du Gebert bei dir? Nun gib ihn mir. Na, nun benehmt euch mal, ihr beiden Tölen. Profikiller, sagt ihr? Den haben Sie wohl mit... Wo seid ihr jetzt? Nein, Gebert, hört zu, seht lieber zu, dass der Kerl uns nicht das ganze Porzellan zerschmeißt. Ich fange mir ein Taxi und dann komme ich nach. Gebert, ihr fahrt am besten nicht zum Vordereingang, sondern hinten rum. Ja, wenn der tatsächlich... Wenn der abhauen will, dann steigt er durch das Seitenfenster im oberen Stockwerk und klettert auf das Garagendach. Ja. Ja, ich bleib dran. Was hast du eine kalte Schnauze, Philo? Ärger, Kommissar? Ach, das sieht ganz so aus, ja. Übrigens, eine Bitte, Herr... Ich bin der... Also, ich heiße Dieter. Dieter, ich muss gleich weg. Ob Sie wohl... Ich meine, können Sie bis heute Abend... Können Sie den Hund bei sich behalten? Ja, null Problemo. Klingen Sie am Chauffeurshaus übrigens. Was denn? Mit Philo sollten Sie mal zum Tierarzt. Eine eiskalte Schnauze. Eiskalt und ganz ruhig. Ja, ich bin noch. Richtig kalt. Was ist denn los, Gebert? Schüsse! Ja, jetzt höre ich's auch. Verdammt, Mist. Nichts riskieren jetzt, Gebert. Ist das klar? Ich bin schon unterwegs. Ende. Brockmeier hatte recht. Auf dem Garagen, da ist einer. Der MP oder was? Das muss einer von uns... Ist die denn verrückt? Ina, mach keinen Scheiß! Bleib unten! Die muss total übergeschnappt sein! Nein! Verdammte Scheiße. Das können Sie laut sagen. Sie muss ihn voll erwischt haben. Ich glaub's nicht. Ina, wir sind doch nicht im Schießkino. Hab ich ihn? Du hast. Tot. Ich fürchte ja, so wie es den geschmissen hat. Ja. Oh nein. Was heißt oh nein? Sie haben das ganze Lehrbuch abgespult. Deckungsschuss, Zielschuss, Deckung und... Finalschuss. Ich habe auf seine Schulter gezielt. Bei der Entfernung war das so oder so ein Glückszufallstreffer. Der Staatsanwalt hat ausdrücklich Vergiss gesagt... Vergiss das jetzt. Kannst du meine Waffe sichern, Gebert? Ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht. Gib her. Was war denn das für ein Feuerwerk? Der hatte eine Mini-Uzi. Als ich auf den Hinterausgang zugehe, zieht er sie und spurtet nach oben. Ich bin zum Hof raus und sehe ihn durch das Seitenfenster steigen. Erst will ich einen Warnschuss abgeben, aber er hat ja sofort losgeballert. Klarer Fall. Da musste ich einfach. Keine Sorge, Ina. Kann mir mal jemand sagen, was hier los ist? Haben Sie ihn etwa erschossen? Der Mann hatte eine Mini-Uzi, Herr Oberstadt. Eine was? Eine kleine Maschinenpistole. Ist das sicher? So gut wie. Dann kann es nicht Hörmann gewesen sein, der arbeitet anders. Hörmann? Ja, Mann, wer ist das? Wer sind Sie denn? Brockmeier, Kriminalkommissar. Wir hatten das Table Dance seit über 4 Wochen im Visier. Ah ja, und warum? Warum? Verdacht auf Menschenhandel. Die Mädchen, die hier arbeiten, sind fast alle eingeschleust. Wir wollten an die ran, die sie über die Grenze bringen. Wobei Sie woran gedacht haben? Ostmafia, wahrscheinlich Vilnius-Brigade. Ja, wenn das so ist. Was heißt das, Herr? Marecek, Oberstaatsanwalt. Und was es heißt, Herr Kommissar, ganz einfach an irgendwelchen Schleuserbanden bin ich nicht interessiert. So, woran sind Sie denn interessiert? Das, lieber Herr Kommissar, ist einzig und allein meine Angelegenheit. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ja, Sie bitte, kommen hier was? An mit irgendeinem Wagenverdacht, entfesseln ein Feuergefecht, das zum Finalschuss führt und torpedieren damit alles, was wir hier angeleiert haben. Und dann sagen Sie, sorry, war ein falscher Irrtum. Also ich finde... Was finden Sie? Ich finde, dass wir einen Anspruch darauf... Anspruch? Ja, zum Teufel. Sie können uns wenigstens sagen, hinter wem Sie her waren und warum. Ist Ihnen klar, welche Position Sie hier vertreten, Herr Kommissar? Wie bitte? Sie sind ein Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft. Jetzt hören Sie doch damit auf! Nichts weiter. Wer der Tote da oben ist, möchte ich trotzdem erfahren. Umgehend. Guten Tag, die Herren. Und die Damen natürlich. Sag mal, darf das wahr sein? Sieht ganz so aus. Und jetzt? Was wohl? Ina. Ja? Nein, Kolberger. Sir? Fitzek und Sie nehmen die Personalien der Table Dance Gäste auf. Wer sich ausweisen kann, darf gehen. Wirt, Kellner und alle Mädchen werden auf die Wache geschafft. Verstanden. Wir, Charlie, Gebert und ich, wir schauen uns jetzt die Leiche an. Ina kommt auch mit. Muss das sein? Muss sein, glaub mir, Charlie. Also, Moment mal, Hörmann. Habe ich das richtig verstanden? Dieser Marecek sucht einen Typen namens Hörmann? Ja, das hat er gesagt. Gut, dann notieren Sie den Namen, Gebert. Na, Ina, jetzt bloß nicht schlapp machen, Mädchen. Uns geht's wirklich an die Nieren. Kommen Sie. Wollen Sie mich betrunken machen, Herr Brockmeier? Wie kommen Sie denn darauf? Gin Fizz ist doch nur eine bessere Limonade. Aber das ist schon mein zweiter. Muss ja nicht der letzte sein. Sie wollen mich doch betrunken machen. Glauben Sie, das nutzt etwas? Nun, zumindest entspannt es ein bisschen. Außerdem möchte ich Sie an mich gewöhnen. Wie bitte? Nur keine falschen Hoffnungen, Ina. Ich habe sie mir für ein paar Tage bei Charlie ausgeliehen. Wozu das denn? Sie sollen für Schilcher einspringen. Schon wieder seinen Hund ausführen? Ja, das auch, aber vor allem nicht Streife fahren, sondern intelligente Kriminalarbeit leisten. Ja, was halten Sie davon? Nichts, was ich lieber täte. Ja, prima. Robby. Herr Kommissar? Nochmal das Gleiche, bitte. Ein Gin Fizz, ein Whisky Soda. Ja. Kommt sofort. Herr Brockmeier. Hm? Ist Ihnen das auch schon... Also ich meine, haben Sie jemals... Jemanden erschossen? Ja. Ja. Und? Ich meine... Kommt man drüber weg? Man verdrängt das. Man buddelt es ein. Mehr geht nicht. Mhm. Also es kommt alles wieder hoch. Ja, es bleibt einem. Und was tut man dagegen? Was tut man dagegen? Man setzt sich mit guten Freunden zusammen und redet. Und trinkt. Ja, das auch. Ein Ginfiss, ein Whisky-Soda. Bitte sehr. Danke, Robby. Verkehrt eigentlich Jaroni nicht mehr hier? Um die Zeit lässt er sich doch meistens in der Piano-Bar sehen. Ab und zu kommt er schon. Mhm. Immer noch mit der alten Clique? Steinholz, Grimmigen, Brentmeier? Herrn Brentmeier habe ich schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Danke, Robby. Jaroni? Ist das nicht dieser? Ja, ist er. Jaroni, der große Zampano. Der Macher, der Kungler, der Wohltäter. Pfadfinderheim ausgebrannt, Jaroni spendiert das neue Dach. Geld für den geplanten Naturlehrpfad nicht bewilligt. Jaroni bringt eine Sponsorengruppe auf die Beine. Polizeiinspektion beantragt vergebens einen neuen Duschraum. Jaroni geht mit dem Hut herum und kriegt das Geld für 2 Duschräume zusammen. So ist er nun mal, unser Jaroni. Ein paar Leute von der Staatsanwaltschaft mögen ihn trotzdem nicht besonders. Sie offenbar auch nicht. Oh, klang das so? Ja. Da kommt Gebert. Habe ich was versäumt? 2 Ginfis. 3. Das lässt sich nachholen. Ich hab's, Chef. Was denn? Ein Michael Hörmann aus Berlin, genannt Mischa, ist tatsächlich zur Fahndung ausgeschrieben. Ach, und weswegen? Die Angaben sind mehr als dürftig. Soll mal irgendwelchen Terroristengruppen nahegestanden haben, mittlerweile aber zum Auftragskiller mutiert sein. Gilt als gefährlich, kaltblütig, raffiniert, hoher Intelligenzgrad. Und nicht billig. Das dürfte der Mann sein, hinter dem Marecek er ist. Sieht ganz so aus. Aber... Aber? Warum glaubt Marecek, dass so ein Berufsmörder sich ausgerechnet in unser friedliches Städtchen verirrt? Gute Frage. Schlimm, Ina? Jemand zu sehen, den man umgebracht hat? Hm. Das weiß ich wahrscheinlich erst in ein paar Tagen, sagt Herr Brockmeier. Immerhin war der, den du erwischt hast, auch ein Killer. Ostmafia? Vermutlich. Ob wir ihn mit unseren Mitteln je exakt einordnen können, möchte ich allerdings bezweifeln. Brentmeier. Wie bitte? Wann haben Sie Brentmeier zuletzt gesehen, Gerhard? Muss Wochen her sein. Und jetzt wohnt in seiner Villa ein Hausbewacher, Firma Watchout oder so ähnlich. Robby, zahlen! Kommen Sie mit. Wohin? Zur Brentmeier-Villa. Ich hab Schilchers Hund da gelassen. Sie warten auf uns, Geber. Geht klar, Chef. Ina kommt mit. Mit Ihnen habe ich heute gar nicht mehr gerechnet. Haben Sie gedacht, ich lasse Ihren Hund verhungern? Aber ich bitte Sie, Dieter, ein Hundefreund lässt doch keinen Hund verhungern. Ich habe Herr Filou einfach vergessen. Das ist kein Wunder nach so einem Tag. Wovon reden Sie? Wovon alle reden? Die Kassiererin im Supermarkt, der Stromableser, sogar der Zeitungsausträger. Feuergefecht vor irgendeinem Bumslokal. Jede Menge Tote und Verletzte. Wollen Sie nicht eintreten? Sehr gern. Das ist übrigens meine Kollegin, Ina Seitz. Ah, ja. Hallo? Ja, hallo. Oh, was sind denn das für seltsame Klänge? Das ist das Gloria aus einer gregorianischen Messe. Sowas mögen Sie? Ja, man kann sich wunderbar dabei entspannen. Finden Sie nicht? Ich kann es mir zumindest vorstellen. Ja, natürlich muss man sich dabei völlig fallen lassen. Ja, natürlich. Wollen Sie mir erzählen, was passiert ist? Das Wichtigste scheint Ihnen ja bekannt zu sein. Schießerei vor einem Puff, die verdächtige Person wurde erschossen. Oh ja, das muss furchtbar gewesen sein. Wie furchtbar? Für wen? Für den, der geschossen hat, natürlich. Ja, allerdings, das war's. Dieter? Ja? Wo ist denn die Toilette, bitte? Die Toilette durch diese Tür da vorne und dann gleich links. Ja. Soll ich raten? Was wollen Sie raten? Eure Kollegin diejenige, die... Sie hat auf einmal ziemlich elend ausgesehen. Wenn das zuträfe, dann... Also glauben Sie, ich würde es Ihnen sagen? Ja, wahrscheinlich nicht, trotzdem. Was? Vergessen wir das Thema. Ja, das dürfte auch besser sein. Erzählen Sie mir lieber was über sich. Ich soll dazu erzählen sein. Ein Mann in meinem Alter verdient sein Geld damit, dass er unbewohnte Häuser hütet. Klingt nicht sehr aufregend, oder? Es klingt so, als ob dieser Mann mal was Besseres vorgehabt hätte. Ja, so ist es auch. Was hatte er denn vor? Sagen wir, erkennen, was die Welt im Inneren und Äußeren zusammenhält. So, und jetzt? Ewiger Student mit existenziellen Problemen. Kein reicher Vater? So habe ich das gar nicht gemeint. Zumindest nicht in erster Linie. Ich drehe lieber die Musik ab. Seit wann sind Sie denn schon hier, Dieter? Seit knapp 2 Wochen. Vor mir war ein anderer Kollege da. Ach so, wie lange? Wie lange? Keine Ahnung. Und wo der Hausbesitzer sich aufhält, das wissen Sie wohl auch nicht. Herr Brentmeier? Ja. Nein. Ich weiß nur, dass die wöchentlichen Zahlungen unserer Firma pünktlich eingehen. Mehr muss ich nicht wissen. Wo Sie recht haben, haben Sie recht. Na, geht's wieder? Danke, ja. Ich wollte, ich könnte Ihnen helfen. Sie scheinen ja ein wahrer Menschenfreund zu sein. Warum so ironisch, Herr Kommissar? Ihre Kollegin geht schlecht, da fühlt man einfach das Bedürfnis. Naja. Trotzdem vielen Dank, Dieter. Bitte, bitte. Ja, dann wollen wir mal wieder. Komm, Filou, komm, auf geht's. Na, übrigens, warum sagten Sie, ich solle mit Filou zum Tierarzt gehen? Warum? Hab ich sowas gesagt? Ja, haben Sie? Das ist komisch, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Der Hund macht auch einen völlig gesunden Eindruck. Nicht wahr? Finde ich auch. Kalte Schnauze, also alles in Ordnung. Ja eben. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen oder sind Sie mit dem Wagen da? Tut mir leid. Was denn? Dass ich plötzlich weiche Knie gekriegt habe. Ach, was Besseres hätte uns gar nicht passieren können. Wie soll ich das verstehen? Mit Ihrem Schwächeanfall haben Sie ihn aus der Reserve gelockt. Wie Schwächeanfall? Er hat gerochen, dass mit Ihnen irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und er ahnte sogar was. Ein komischer Kauz. Ja, was stört Sie an Dieter? Ach, nichts eigentlich. Ich werd nur nicht schlau aus ihm. Aber interessieren tut er Sie. Oh ja, sogar aus mehreren Gründen. Weshalb zum Beispiel? Weshalb verspürt er das Bedürfnis, Ihnen zu helfen? Ja, war vielleicht nur so dahingesagt. Nein, das glaube ich nicht. Nein, da schwang ein Hauch von echter Betroffenheit mit. Dem Mann ist nicht wohl in seiner Haut. Wollen Sie ihm das zum Vorwurf machen? Nein, ich versuche nur, das alles, was er gesagt hat, auf die Reihe zu bringen. Verkrachte Existenz mit allerlei Problemen, gibt sich extrem auskunftsbereit. Aber in Wahrheit ist er nichts weniger als das. Und dann lügt er auch noch. Lügt? Heute Mittag hat er gesagt, ich solle mit Filou zum Tierarzt gehen. Er habe so eine kalte Schnauze. Sie meinen warme Schnauze? Nein, Gebert. Er sagte kalte. Mensch, ich dachte noch, weiß ein Hundebesitzer wie er denn nicht, dass kalte Schnauze Gesundheit bedeutet? Na, aber dann fing dieser Trouble im Table Dance an und... Na, da konnte ich nicht nachhaken. Jetzt eben, als ich darauf zurückkommen wollte... Wusste er nichts mehr davon. Zumindest gab er das vor. Na, ich tippe eher darauf, dass er in der Zwischenzeit mit jemandem gesprochen hat, der was von Hunden versteht. Moment mal. Was? Das bedeutet doch, dass Dieter, der zur Ausübung seines Berufes einen Hund braucht... Einen Watchdog. Ja, dass er von Hunden nicht besonders viel Ahnung hat. Genau. So ist es. Langsam kapiere ich. Was denn? Na, was Sie mit intelligenter Kriminalarbeit meinen. Macht ihr bloß nichts vor, Ina. Ja, spielen Sie nicht den Klugscheißer, Gebert, okay? Ihr könnt mich hier rauslassen. Übrigens, morgen früh möchte ich die Jaroni-Mappe auf dem Tisch haben, ja? In Ordnung, Chef. Ina, Sie ziehen bei der Firma Watchdog Erkundigung über Dieter ein. Ich möchte alles wissen, was Sie in petto haben, okay? In Ordnung, Chef. Ja, dann gute Nacht, ihr beiden. Komm! Filou, komm raus! Gute Nacht, Chef. Gute Nacht, Chef. Sag mal, wie hast denn du das vorhin gemeint? Ich solle mir nichts vormachen. Der Chef denkt selten geradlinig. Manchmal springt er sogar derart im Viereck, dass du nur noch mit den Ohren schlackern kannst. Was zum Beispiel hat ihn auf die Idee gebracht, diesen Dieter zu besuchen? Ja, er wollte den Hund ab... Nein! Vorher hat er plötzlich Brentmeier gesagt und dich gefragt, wann du ihn zuletzt gesehen hast. Und davor? Davor. Er hat laut darüber nachgedacht, was ein Großstadtgangster wie Hörmann bei uns zu suchen haben könnte. Ja. Siehst du? Ja, das wären schon mal zwei Ecken des unsichtbaren Vierecks. Also ich verstehe nur Bahnhof. Wart's ab. Worüber habt ihr gesprochen, bevor ich in die Pianobar kam? Ja, ist vielleicht noch ein Name gefallen? Ja, Jaroni. Na bitte. Ja, was, na bitte? Jaroni, die dritte Ecke. Ja, und wie soll das alles zusammenhängen? Hörmann, Jaroni, Brentmeier, vielleicht auch noch Dieter? Keine Ahnung. Aber beweg es mal in deinem Kopf heute Nacht. Dann kommst du wenigstens nicht auf dumme Gedanken. Langsam, langsam. Also, bei der Firma Watchdog hat sich eine Dame gemeldet, richtig? Na, das war vielleicht eine Tussi. Ja, in einem Fort, herrje und ach Gott und Himmel, nein. Also, die hat so ein Theater gemacht, dass ich ihr nicht mal sagen konnte, wer ich bin. Erst entschuldigt sie sich tausendmal, dass der Mann, der vor Dieter in der Villa war, den Erwartungen nicht entsprochen hätte. 10 Wochen lang nicht die leisesten Klagen. Dann auf einmal diese massiven Beschwerden. Der Mann sei unzuverlässig, schlampig, für den Job nicht geeignet. Ach, was weiß ich. Ja, auf jeden Fall, er muss weg. Und zwar pronto. So, und dann haben sie den Mann abgelöst und Dieter geschickt, richtig? Zunächst mal hatten die gar keinen Ersatz für ihn. Aber dann, genau im richtigen Moment, bewirbt sich Dieter um einen Job. Ach. Ja, der Tussi fallen mehrere Steinlawinen vom Herzen. Vor allem auch, weil er einen sehr guten Eindruck macht. So ein netter, höflicher, gebildeter Mensch. Und wer, was sagt die Tussi, wer habe sich über Dieters Vorgänger beschwert? Ein Vertreter der Firma Consutech. Consutech, na sieh mal einer an. Das ist die Firma, die auch das Geld an Watchdog überweist. Ich habe mich sofort über den Laden schlau gemacht. Es hat sich gelohnt. So? Ja, zu den Gesellschaften der Consutech gehört nicht nur Herr Brentmeier, sondern auch, ja, wollen Sie raten? Klaus Wilfried Jaroni. Oh. Nix, oh, Ina, Sie werden es noch sehr weit bringen. Ach, wegen dem bisschen telefonieren. Nein, mit Ihrer Auffassungsgabe. Meines Wissens habe ich den Namen Jaroni Ihnen gegenüber nur einmal erwähnt. Noch was, Chef. Dieter hat angerufen. Er möchte sich mit mir treffen. Ach, Sie scheinen aber wirklich Eindruck auf ihn gemacht zu haben. Ach, nicht, was Sie denken. Er will mir lediglich ein Buch geben, das ihm in einer schwierigen Situation mal sehr geholfen hat, sagt er. Edel sei der Mensch. Ja, soll ich denn? Aber natürlich, ja doch, Mädchen, machen Sie sofort ein Date mit ihm aus. Eventuelle Unkosten trägt die Staatskasse. Und was soll... Reden lassen, Ina, reden lassen. Einfach reden lassen. Dann Interesse zeigen, was studiert er, mit wem verkehrt er so und so weiter. Das kann alles sehr wichtig sein. Moin, moin. Ach, morgen, Charlie. Was gibt's denn so? Du suchst doch nach einem Vorwand, um Jaroni ein bisschen auf die Pelle zu rücken. Oh, allerdings. Ich hätte da vielleicht was. Aktuelles Material, ziemlich merkwürdig. Passt das? Das passt wie die Faust aufs Auge. Danke, Charlie. Keine Ursache. Soll ich mitkommen? Nee. Jaronis Gesellschaft genieße ich lieber alleine. Ich würde Ihnen ja was anbieten, Herr Brockmeier. Aber da Sie mir schon mal einen Whisky ins Gesicht geschüttet haben, dass Sie das lieber bleiben. Oh, keine Sorge, Herr Jaroni. Die Gelegenheit, mir einen unanständigen Antrag zu machen, werde ich Ihnen kein zweites Mal bieten. Unanständig? Ihr Herr Vorgänger hat sowas viel lockerer genommen. Weshalb er es auch zum leitenden Hauptkommissar gebracht hat, obwohl er auf einer ganz gewöhnlichen Kommissarsplanstelle saß. Sagen Sie, Platz nehmen können wir wohl trotzdem. Ja, gern. Ja, bitte. Trete ich Ihnen vielleicht auch zu nahe, wenn ich um eine kleine Auskunft nachsuche? Versuchen Sie es doch. Was war gestern eigentlich im Table Dance los? Der Polizeibericht im heutigen Tagblatt ist nicht sonderlich aufschlussreich. Eine kleine Schießerei. Ein Toter. Ah, hat sich Ihr Verdacht also bewahrheitet? Menschenschmuggel. Ostmafia. Sie sind ja erstaunlich gut informiert. Man hat Freunde. Also, ja oder nein? Nein. Ein wild gewordener Oberstaatsanwalt wollte einen Auftragskiller kaschen. Auftragskiller? Ja. Das ist interessant. Aber wegen sowas zieht ein Oberstaatsanwalt persönlich vom Leder? Sie haben doch Oberstaatsanwalt gesagt. Ja, hab ich. Trägt dieser Mann auch einen Namen? Ach, na, die paar Oberstaatsanwälte beim Landgericht, die kennen Sie doch, oder? Den, der Heilbrunner abgelöst hat, noch nicht. Marischka oder so ähnlich. Stimmt's? Marischek. Marischek, ja, natürlich. Josef Marischek. Doch was zu trinken? Danke, nein. Na schön. Sie sind aber nicht im Auftrag dieses Herrn Marischek hier. Nein, ich wollte nur wissen, weshalb Sie eine Anzeige gegen Unbekannt zurückziehen, die von Ihrem Geschäftsführer erst vor 2 Tagen eingereicht wurde. Schwere Sachbeschädigung. Peanuts, Brockmeier. Mit sowas muss unser eins leben. 3 Fensterscheiben, eine Glastür eingeworfen, das nennen Sie Peanuts. Ja. 2 der Steine sollen außerdem mit Papieren umwickelt gewesen sein, auf denen Sie als Schande der Stadt bezeichnet werden. An solche Schweinereien bin ich gewöhnt. Ein Mann, der viel bewegt, tritt vielen gegen die Beine. Ja, Roni, der Macher. Wenn Sie es so ausdrücken wollen. Der Stadt sind meine Aktivitäten bisher ganz gut bekommen. Ihnen selbst aber auch. Na ja. Vor gar nicht allzu langer Zeit noch Baudezernent und 2. Bürgermeister. Heute Mitinhaber einer Firma, die dank städtischer Aufträge ihren Umsatz Jahr für Jahr fast verdoppeln konnte. So läuft das eben, Brockmeier. Ja. Dass manche Leute da auf dumme Gedanken kommen, ist unvermeidlich. Wissen Sie, ich glaube eher, Sie wollen einfach keine schlafenden Hunde wecken. Deswegen die Rücknahme der Anzeige. Deswegen sollte ich wohl den Schwanz einziehen müssen. Vielleicht aus Vorsicht gegenüber den Kollegen von Marischek. Ja, arbeiten Sie also doch für ihn. Sie scheinen ja auf den Mann richtig fixiert zu sein. Warum bloß? Ja, man hört so einiges über ihn. So, was denn? Marischek kommt aus einer höheren Etage des Justizministeriums. Und? Weiter? Aber Herr Brockmeier, wenn sich so einer in die Provinz versetzen lässt, dann doch nur, weil er Karriere machen will. Wrede geht demnächst in Pension. Wrede? Der Leidendorfer Staatsanwalt? Mhm. Sieh mal einer an. Ach, Sie meinen, Marischek muss von sich reden machen, wenn er selbst Behördenchef werden will. Neue Besen und so weiter. Davor graut ihn. Sonst noch was? Nein, eigentlich nicht. Ja. Das heißt doch eine kleine Auskunft vielleicht. Wo steckt eigentlich Brentmeier? Brentmeier. Wie Sie wissen, hat er ein Haus im Tessin. Hinter dichten Hecken aus nützlichen Schweizer Paragraphen, ja. In seiner hiesigen Villa wohnt ein professioneller Hausbewacher. Ja. Und? Kümmert sich jemand um den? Warum wollen Sie das wissen? Ich habe ihn kennengelernt. Merkwürdiger Mensch. Das ist doch nicht Ihr Problem. Merkwürdige Menschen interessieren mich immer. Vor allem, wenn sie sich für längere Zeit bei uns aufhalten wollen, wie er. Oder erwarten Sie Brentmeier in den nächsten Tagen zurück? Kann sein, dass er morgen Heimweh kriegt. Kann sein, dass es ihm da unten noch länger gefällt. Das klingt aber nicht so, als ob er in der Firma gebraucht würde. Oder als ob Sie Sehnsucht nach ihm hätten. Wie immer das klingt, Brockmeier, Sie gehen mir langsam auf den Geist. Oh, ich bin schon so gut wie weg. Soll ich Marischek vielleicht irgendwas ausrichten, wenn ich ihn nochmals treffe? Jetzt reicht's. Den Weg finden Sie wohl allein. Guten Tag. Stehen bleiben! Halt! Polizei! Alles klar, keine Panik, Ina. Wir sind's nur. Ach. Ach so. Herr Oberstaatsanwalt, guten Abend. Guten Abend, Frau... Seitz, Ina Seitz. Ja, natürlich. Die Schützin vom Table Dance. Ich habe vorhin Ihren Bericht gelesen, Frau Seitz. Sie haben sich völlig korrekt verhalten, also keine Sorge. Danke, Herr Oberstaatsanwalt. Herr Brockmeier. Ja, was gibt's denn, Ina? Warum haben eigentlich alle ein Gewehr bekommen, nur ich nicht? Weil wir nicht genug Nachtsichtgeräte auftreiben konnten und weil Ihre Position kaum sonderlich exponiert ist. Auf dem Kiviv sollten Sie aber trotzdem sein, junge Frau. Dass Hörmann nicht nur gefährlich, sondern auch unberechenbar ist, habe ich ja schon einmal deutlich zu machen versucht. Mhm, verstehe. Ich gehe wieder auf meine Position. Ja, ja. Im Ernst wird es ohnehin erst, wenn die Scheinwerfer aufleuchten. Bis dahin cool bleiben, Ina. Immer noch Bedenken, Herr Marischek? Bedenken? Ich weiß noch nicht mal, warum ich mich auf dieses überstürzte Unternehmen überhaupt einlasse. Ich dachte, Sie wollten diesen Killer haben, von dem Sie annehmen, dass er hier in der Stadt ist. Dass Hörmann in der Stadt ist, nehme ich nicht an. Ich weiß es. Okay, okay, Sie wissen es. Gefunden haben Ihre Leute den Mann aber noch nicht. Und weshalb er sich hier aufhält, ist Ihnen ebenfalls schleierhaft, richtig? Ja. Na, sehen Sie. Was sehe ich? Dass wir verdammt schnell sein müssen, um Hörmann aus der Deckung zu locken und zu stellen. Wenn ich Jaruni durch meinen Besuch zu sehr verunsichert habe, pfeift er ihn vielleicht in letzter Minute zurück. Wenn. Nun. Bis jetzt haben wir noch nicht den leisesten Hinweis darauf, dass Jaruni tatsächlich Hörmanns Auftraggeber ist. Na, ich dachte, da Davon hätte ich Sie überzeugt. Überredet, Herr Kommissar, überredet. Jaroni zuckt zusammen, als Sie ihm gegenüber das Wort Auftragskiller gebrauchen. Jaroni wird nervös, als mein Name fällt. Das nein, sind doch alles Vermutungen. Nein, nein, Jaroni wurde nicht nervös, Herr Maritschek. Jaroni war verstört. Außerdem wusste er von Anfang an über Sie Bescheid. Was ist daran ungewöhnlich? Dass ein Mann wie er sich für alles interessiert, was in der Staatsanwaltschaft geschieht, liegt doch wohl auf der Hand. Schließlich haben zwei meiner Kollegen sich schon lange auf seine Firma eingeschossen und das weiß keiner so gut wie er. Oder wie Brentmeier, und der hat sich abgesetzt. Was der eigentliche Grund für Jaronis Nervosität sein könnte. Könnte? Könnte ist ein Wort, das in Anklageschriften nichts zu suchen hat. Bis zur Erstellung einer Anklageschrift bleibt Ihnen noch Zeit. Die von Ihnen erwähnten Kollegen könnten da bedeutend schneller zu Potte kommen. Oder sollte ich Ihre frühere Reaktion auf meinen Vorschlag völlig falsch interpretiert haben? Worauf wollen Sie hinaus? Ich sagte schon heute Mittag, dass Jaroni nervös ist, weil Brentmeier sich verdrückt hat. Zu der Zeit schien Ihnen das noch einzuleuchten. Woraus Sie welchen Schluss zogen? Na, den nächstliegenden natürlich. Nämlich? Brentmeier ist zwar in der Schweiz. Er könnte aber, das hat sogar Jaroni angedeutet, eines Tages Heimweh bekommen. Und das wieder könnte heißen, nun, Herr Oberstaatsanwalt, ich bitte Sie wirklich. Was könnte es heißen? Dass er mit Ihren beiden Kollegen von der sicheren Schweiz aus Kontakt aufgenommen hat. Dass er Ihnen, sagen wir nun, entgegenkommen will, wenn Sie ihm dafür etwas Nachsicht versprechen. Unter uns, Herr Oberstaatsanwalt, das wäre doch nicht so ungewöhnlich, oder? Herr Kommissar, ich verstehe kein Wort. So? Vorsicht, mein Lieber, Vorsicht, ja? Warum so zurückhaltend, Herr Oberstaatsanwalt? Nur so ergibt doch alles einen Sinn. Brentmeier will sich mildernde Behandlung für die Vergehen erkaufen, die ihm zur Last gelegt werden. Verteilung von Schmiergeldern zur Erlangung öffentlicher Aufträge, Verstöße gegen irgendwelche Steuergesetze, was weiß ich. Das heißt in schlichteren Worten, er will seinen Partner Jaroni anschwärzen, um sich selbst weiß zu waschen. Wahrscheinlich dürfte ihm das nicht einmal sonderlich schwer fallen. Wie meinen Sie das? Brentmeier beschäftigt Jaroni vor allem als Mann fürs Grobe. Der kungelt, der schmiert, korrumpiert, also Risiken eingeht. Brentmeier hält sich in solchen Dingen eher bedeckt. Ja. Jaroni muss spätestens in dem Moment zu grübeln begonnen haben, als Brentmeier die Firma Watchdog beauftragt hat, sein Haus zu bewachen. Aha. Sehen Sie, solche Maßnahmen deuten meist auf eine längere Abwesenheit hin, nicht wahr? Ich staune, Herr Kommissar. Ich staune wirklich. Das alles wollen Sie aus meiner Bereitschaft herauslesen, dieses nächtliche Unternehmen hier zu billigen? Ist es denn falsch? Ob falsch oder nicht, zumindest begreife ich langsam, was Ihr Assistent meint, wenn er sagt, Sie dächten selten geradlinig, sondern springen meistens im Viereck. Gebhardt sieht das ebenso. Also, hatte ich nun recht? Ja oder nein, Herr Maritschek? Selbst wenn, heißt es auf keinen Fall, dass auch Ihre weitergehenden Spekulationen hieb- und stichfest sind. Vor allem gilt das für die Annahme, Jaroni erwarte Brentmeier dieser Tage nun doch zurück. Aber warum hätte er sonst einen Mann seiner Wahl in Brentmeiers Villa platzieren sollen? Zu diesem Punkt haben wir schließlich auch die Aussage von Dieter. Der ist seit 14 Tagen vor Ort. Seit etwa 2 Wochen rechnet Jaroni also mit Brentmeiers Rückkehr. Vielleicht hat er ja einen Verbindungsmann bei der Staatsanwaltschaft. Oder meine Kollegen sind selbst bestochen. Wie? Oh, ich bitte um Entschuldigung, Herr Oberstaatsanwalt. Im Kern beruhen Ihre Annahmen doch alle darauf, dass Sie Jaroni zutrauen, einen Killer wie Hörmann anzuheuern und ihn auf seinen Partner anzusetzen. Was macht Sie da so sicher? Oh, ich kenne Jaroni. Das ist alles? Alles, was ich dazu beitragen kann, ja. Und das muss mir genügen. Herr Maritschek, was wir hier veranstalten, ist im Grunde doch nur ein Experiment. Ich sage, wo ein Auftragskiller ist, muss ein Auftraggeber sein. Außerdem sage ich, in dieser Stadt gibt es nur eine einzige Konfliktsituation, die so zugespitzt ist, dass sich ein Killer rein vorstellungsmäßig darin unterbringen lässt. Jaroni kontra Brentmeier. So ist es. Habe ich also recht? Dann muss Ihr Phantomkiller sich materialisieren, wenn wir unser Vorhaben zu Ende führen. Habe ich Unrecht, dann ist das Experiment eben missglückt. Und Sie können mit Ihren Leuten dann weiterhin nach Hörmann suchen. Richtig. Was ist? Warum schütteln Sie den Kopf? weil ich mich frage, warum so jemand wie Sie eigentlich immer noch als einfacher Kommissar durch die Gegend läuft. Sind Sie das, Herr Kommissar? Was gibt's denn, Kolberger? Der erwartete Wagen trifft ziemlich genau um Mitternacht ein. Ach. Na bitte, ist ja gar nicht mehr so lange hin. Brentmeier kommt also wirklich? Brentmeier weiß vermutlich gar nicht, ob er überhaupt jemals kommen will. Der Wagen, der Ihnen gemeldet wurde, ist lediglich vom gleichen Typ wie Brentmeiers Karre. Ach, so wollen Sie das? Nein, nein, nicht ich, Kolberger. Der Herr Oberstaatsanwalt fand mein Drehbuch wohl etwas dünn und hat dieses Detail selbst hineingeschrieben. Für den Fall, dass Hörmann die Villa beobachten sollte. Was macht der da? Er versucht, seine Nerven unter Kontrolle zu halten. Meinen Sie nicht doch, ich soll Inas Position übernehmen, Chef? Nein, auf gar keinen Fall, Gebert. Wenn wir Sie jetzt in Watte packen, war meine ganze Beschäftigungstherapie für die Katz. Haben Sie Dieter noch mal ins Gebet genommen? Er bleibt bei seinen früheren Aussagen. Dass Hörmann ihn in irgendeine krumme Sache verwickeln wollte, ist ihm erst ganz allmählich klar geworden. Und daran, dass es um Mord gehen soll, glaubt er selbst jetzt noch nicht. Ein unschuldsvolles Gemüt, dieser Dieter. Auch Geld will er nicht genommen haben. Hörmann bat ihn lediglich um einen Gefallen und den war er ihm schuldig. Wie kam der eigentlich zu Watchdog? Watchdog rief ihn an, auf Empfehlung eines gewissen Mischa. Was für ihn einer Aufforderung gleichkam, den Job anzunehmen. Mischa ist Hörmann. Der wiederum dürfte von Jaruni erfahren haben, dass die Stelle in Brentmeiers Villa frei ist. Aber das alles hat im Grunde schon Ina bei ihrem Tête-à-Tête mit Dieter herausbekommen. Tête-à-Tête einer Beamtin mit einem Verdächtigen? Sie schrecken wohl vor gar nichts zurück, nee, Herr Brockmeier. Nee, Herr Maritschek. Dieter war schon leise verunsichert, als er Ina zum ersten Mal sah. Nachdem er dann noch mitbekam, dass dieses hübsche Mädchen einen Menschen erschossen hat, da spürte er so etwas wie einen kalten Hauch im Nacken. Das trieb ihn einfach zu ihr hin. Und dann erwies es sich, dass Ina nicht nur gut schießen, sondern auch sehr geschickt fragen kann. Haben Sie von mir gesprochen? Allerdings. Wie fühlen Sie sich? Ich bin immer noch total durcheinander. Nur weil Sie jetzt über Ihren Freund Mischa Bescheid wissen? Bescheid wissen. Alles, was Sie mir gesagt haben, das sind doch irgendwie alles nur Behauptungen, dass er für einen Kleinstadtgangster arbeiten soll und sowas. Jaruni ist kein Gangster, Dieter. Jaruni ist eine Zeiterscheinung. Sie drücken das aber sehr einfühlsam aus, Herr Brockmeier. Wenn gewisse Angehörige der Strafverfolgung zügiger arbeiten würden, wäre Brentmeier schon überführt und Jaroni müsste jetzt nicht an Mord denken. Was? An Mord denken? Er sieht keinen anderen Ausweg mehr. Halt. Mach mal das Fenster auf. Ja. Der vom Herrn Oberstaatsanwalt bestellte Wagen ist da. Muss ich jetzt? Sie kennen das Drehbuch. Ja. Der Wagen kommt, der Fahrer geht ins Haus und macht Licht. Sobald das geschehen ist, rufen Sie die Nummer an, die Ihnen Hörmann gegeben hat. Was dann geschieht, weiß der Himmel. Ja. Ich kann das, Herr Kommissar. Ich kann nicht. Aber wirklich, Sie halten sich doch nur an Ihre Abmachung mit Hörmann. Telefonieren und dann auf ihn warten. Nun machen Sie schon. Nein, Herr Kommissar. Was nein? Ich warte nicht, ich verschwinde. Sie, was bitte? Ich hau ab. Mischa will nicht, dass ich seinetwegen vielleicht in Schwierigkeiten komme. Dass Sie seinetwegen... Oh mein Gott, ich bin ein Idiot. Wie meinen Sie das nun wieder? Er hat das Haus betreten. Hier ist das Telefon, Dieter. Los jetzt, wählen! Ja, hallo? Ja, ich bin's. Ja, er ist eben angekommen. Wie? Ist das Hörmann? Ja. Nein, alles wie abgesprochen. Das Gartentor ist unverschlossen. Ja, die Haustür öffne ich noch. Wo? Im Erdgeschoss. Neben dem Eingang. Erste Tür rechts. Da brennt Licht. Nein, nur ein Mann, sonst niemand. Ja, klar. Meine Sachen sind schon gepackt. Ja, Ja, ich dir auch. Sehr gut. Jetzt weiß er Bescheid. Nein, jetzt glaubt er, dass er es weiß. Verständigen Sie alle Postengeber. Und Licht aus! Licht ist aus. Was ist passiert? Warten, Dieter, warten. Aber jetzt erstmal zu Ihnen. Sie sollten also verschwinden. Zu Ihrer eigenen Sicherheit? Das hat mich ja gesagt. Hat er gesagt, sicher. Aber gemeint hat er etwas vollkommen anderes. Wie was anderes? Dieter, wenn Sie wirklich abgehauen wären, was hätte dann die Polizei von Ihnen denken müssen? Ja, das ich... Nun? Nee, ja. Sie waren allein in einem Haus, in dem Ihr Freund Mischa jemanden umlegt. Ja. Irgendwann, binnen der nächsten 2-3 Tage, wird das Mordopfer gefunden. Aber der Mann von Watchdog ist spurlos verschwunden. Warum bloß? Ja. Ein Hausbewacher, der sich unschuldig fühlt, der hätte doch, nachdem er bei einem Rundgang über die Leiche gestolpert war, die Polizei alarmiert und angegeben habe, nicht mitbekommen, was im Haus geschehen sei, während er schlief. Ja, aber... Und? Damit wären Sie einigermaßen aus dem Schneider gewesen. Aber durch Ihre Flucht hätten Sie den Mordverdacht geradezu zwangsläufig auf sich gelenkt. Und genau dafür sind Sie von Hörmann engagiert worden. Oh Gott, oh Gott. Ich habe mich immer gefragt, warum er jemanden brauchen sollte, der ihm Brentmeyers Ankunft meldet. Das hätte er doch auch so erfahren können. Und ins Haus wäre er notfalls auch ohne Hilfe reingekommen. Also, Dieter, Sie spielen in seinem Stück von Anfang an eine völlig andere Rolle, als er Ihnen weismachen wollte. Er hat eine Figur aufgebaut, die von ihm ablenken sollte. Und ebenso Jaroni. Und der brauchte jemanden, auf den sich der Mord hinterher abwälzen lässt. Ja, nur so hat das alles einen Sinn. Ich wusste doch gar nicht, was Mischa eigentlich wirklich vorhatte. Das glaube ich Ihnen. Und dass ich es glaube, ist im Moment Ihr wertvollstes Guthaben. Wäre die Sache nämlich so gelaufen, wie von Hörmann geplant, hätte ich Sie vor Gericht in der Luft zerrissen. Hallo. Da wollte jemand aber wirklich keine Zeit verlieren. Polizei! Bleiben Sie stehen! Hab ich nicht angeordnet. Sie soll auf keinen Fall exponiert werden. Ina, wo bist du? Komm, melde dich. Wo steckst du? Scheiße. Wir mussten sie umpostieren. Fitzek hatte plötzlich wieder seine Wadenkrämpfe. Da lang. Ina! Links, Gilbert. Hier! Was war, Ina? Da. Neben dem Brunnen. Er stand auf einmal vor mir. Und du? Na was schon? Anruf und Warnschuss. Und? Er hat sofort zurückgefeuert. Ich konnte nicht mal richtig zielen. Sei vorsichtig, Kolberger. Ja, keine Sorge, der ist weg vom Fenster. Tot? Nee, das nicht. Hier. Ist er das, Herr Maritschek? Ja, das ist Hörmann. Wie geht's ihm? Schusswunde in der rechten oberen Brustseite. Beim Sturz wahrscheinlich mit dem Kopf gegen das Brunnenbecken geschlagen. Dürfte längere Zeit nicht ansprechbar sein. Wer war das? Ich. Respekt, junge Frau. Gut gezielt und richtig getroffen. Aber ich konnte doch überhaupt nicht... Ruhig, ruhig. Sie haben sich genauso verhalten, wie es von einer guten Polizistin erwartet wird. Gebert, bringen Sie die Kollegin zum Wagen und geben Sie ihr was aus meinem Flachmann. Der liegt im... Handschuhfach. Ja. Komm, Ina. Na? Was sagen Sie jetzt, Herr Maritschek? Experiment gelungen. Gratuliere. Warum gratulieren Sie mir? Nun, Sie haben einen lange gesuchten Killer geschnappt und können Ihren Kollegen außerdem jemanden präsentieren, der seinen Partner jetzt genauso in die Pfanne hauen muss, wie dieser es mit ihm getan hätte. Ja. Den Deal zwischen Brentmeier und der Staatsanwaltschaft können wir damit vergessen. So. Kein schlechter Einstand für einen neuen Oberstaatsanwalt, der nicht ewig Oberstaatsanwalt bleiben möchte. Ja, ich würde sagen, auf zu Jaroni. Kein Grund zur Eile. Jaroni entgeht uns nicht mehr. Wie darf ich das verstehen? Ich habe Herrn Jaroni vor ziemlich genau 8 Stunden festnehmen lassen. Vorläufig, fürs Erste. Vor 8 Stunden schon? Ja. Kurz nachdem Sie mir Ihre Überlegungen zum ersten Mal präsentiert hatten, Sie muteten zwar etwas kraus an, schienen aber eines gewissen Charmes nicht völlig zu entbehren, sagte ich Ihnen das nicht bereits. Wenn ich mich recht entsinne... Ja, Herr... Schon gut, Herr Oberstaatsanwalt. Na, Dieter? Ja, mein lieber Brockmeier. Ein Oberstaatsanwalt, der, wie Sie das so schön formuliert haben, nicht ewig Oberstaatsanwalt bleiben will, muss gegenüber hitzig argumentierenden Untergebenen kaltes Blut bewahren. Manchmal sogar sehr kaltes. Der liegt ja Außerdem muss er rasch und entschlossen handeln können. Das wenigstens sollten Sie selbst nach so flüchtiger Zusammenarbeit mit mir doch wohl begriffen haben. Wie? Übrigens, Dieter. Das ist ja mich. Ja. Dieter, vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Ja. Ohne Sie wäre die Sache überhaupt nicht ins Rollen gekommen. Wie ins Rollen und ohne mich? Ohne Ihre etwas sorglose Bemerkung über Hundeschnauzen. Damit haben Sie sich gewissermaßen enttarnt. Der Herr Kommissar glaubt wahrscheinlich, ich hätte auch dieses Detail nicht ganz zu würdigen vermocht, womit er mich jedoch zum wiederholten Male unterschätzen würde. Klar, Brockmeier. Na, deinen guten Abend, ihr Herren. Was war das denn? Das, mein Lieber, war eine Lektion im Umgang mit Vorgesetzten. Hast du einen Fall gelöst, war es ihr Verdienst. Ist das Ding in die Hose gegangen, lag es daran, dass du auf ihre rechtzeitig geäußerten Bedenken nicht eingegangen bist. Ja, komm. Komm, Dieter, führen wir lieber wieder Hunde aus. Ina kann nicht nur schießen. Von Gerhard Herm. Es sprachen Kommissar Brockmeier, Werner Wölbern. Seine Kollegen Gebert und Berg, Herbert Schäfer und Jochen Kolenda. Ina Seitz, Adela Floro. Marecek, Oberstaatsanwalt, Burkhard Klausner. Dieter, Armin Rode. Jaroni, Bernd Kuschmann. Zwei Polizisten, Franks Milgis und Oliver Bedorf. Robby, der Barkeeper, Martin Petel.